Turn with me to Genesis chapter 12. Und bitte blättert mit mir ins erste Buch Mose 12. And we will continue from last week. Und wir werden fortfahren mit dem, wo wir letzte Woche aufgehört haben. In Genesis 27. In ersten Buch Mose 27. But first I want to read what God promised Abraham. Aber zuerst will ich euch vorlesen, was Gott dem Abraham versprochen hat. This is the Abrahamic covenant. Das ist ein Bündnis mit dem Abraham. This is what Esau forfeited. Und das ist das, was Esau eben verlassen hat. Because of indifference. Wegen einer Gleichgültigkeit. And godlessness. Und Gottlosigkeit. Verse 1. Vers 1. Well, let's pray first. Lass uns beten. Father in heaven, bless your word to our hearts. Vater im Himmel, segne dein Wort in unseren Herzen. And use it to encourage us. Und benütze es, uns zu ermutigen. To correct us. Und uns zu korrigieren. And to rebuke us if necessary. Uns zurechtzuweisen, wenn notwendig. We pray. Wir bitten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now the Lord said to Abram. Und der Herr sprach zu Abraham. Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Listen to this. Und hör zu. And I will make you a great nation. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. And I will bless you. Und ich will dich segnen. And make your name great. Und ich will deinen Namen groß machen. And you shall be a blessing. Und du sollst ein Segen sein. And I will bless those who bless you. Und ich will segnen, die dich segnen. And the one who curses you, I will curse. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. And in you all the families of the earth shall be blessed. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wow. Now Genesis 27. Jetzt im ersten Buch Mose 27. Let's pick up the story that we left off last week. Wir wollen die Geschichte dort aufnehmen, wo wir sie letzte Woche abgeschlossen haben. Jacob steals the blessing. Der Jakob stiehlt den Segen. But actually it was his by sovereign decree. Aber es war eigentlich sein Segen durch eine souveräne Entscheidung. Because he had the birthright. Weil er hatte das Geburtsrecht. And he didn't steal the birthright. Und er hat das Geburtsrecht nicht gestohlen. Esau sold it for a single meal. Der Esau hat es für eine einzige Mahlzeit verkauft. Because Hebrews 12 tells us. Denn in Hebräer 12 steht, that Esau was godless. Dass Esau gottlos war. It doesn't say he was a wicked man. Es steht nicht, dass er ein böser Mann war. It doesn't say that he did bad things. Es steht auch nicht, dass er schlechte Sachen gemacht hat. It says he was godless. Es steht, er war gottlos. He lived his life, whether good or bad, without God. Er lebte sein Leben, ob gut oder schlecht, aber ohne Gott. Okay, let's pick up the story. Jetzt wollen wir die Geschichte fortfahren. Esau has gone hunting. Der Esau war also im Jagen. He comes back in. Er kommt zurück. But Jacob has already been before his father. Aber Jakob war schon bei seinem Vater. Dressed as Esau. Und hat sich verkleidet wie Esau. And has been blessed by Jacob his dad. Und wurde von seinem Isaac his dad. Vater Isaac gesegnet. And here it is. Und jetzt ist es. Verse 32 of Genesis 27. Im ersten Mose 27, 32. Isaac said to him, Esau. Da sagte sein Vater Isaac zu Esau. Who are you? Wer bist du denn? And he said, I am your son, your firstborn Esau. Und er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Now some people wonder why I speak like that. Manche Leute fragen sich wohl, warum ich so rede. It's because I'm from Jersey. Weil ich von New Jersey bin. From New Jersey. Vom New Jersey. And everybody knows that in New Jersey. Und jeder weiß, dass in New Jersey. We speak like this. Spricht man so. And just across the bridge. Und nur über der Brücke. Is New York. Ist New York. And in New York. Und in New York. They have all the Jews in New York. Da leben alle die Juden. More Jews than live in Israel. Mehr Juden als noch in Israel leben. So they say. So sagt man. So this is a New York Jewish accent also, with a little bit of Jersey in it. Das ist ein New York jüdischer Akzent mit ein bisschen New Jersey drinnen. And this is the way I think they were talking. Und ich habe mir gedacht, so reden die vielleicht damals in Israel. So Esau, his father, said to him, who are you? So sagte Isaac zu seinem Sohn Esau, wer bist du? And he said, I am your son, your firstborn Esau. Und er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Then Isaac trembled violently and said, da erschrak Isaac mit großem Schrecken, wait wait a minute, who was he then that hunted game and brought it to me so that I ate all of it before you came and blessed him? Wer war denn dann der, der ein Wildbret erjagt und es mir gebracht hat und ich davon gegessen habe? Yes, and he shall be blessed. Und ich habe ihn gesegnet und er soll auch gesegnet bleiben. When Esau heard the words of his father, he cried out with an exceedingly great and bitter cry. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater: Bless me, even also me, my father. Segne mich, auch mich, mein Vater. And he said, er aber sagte: Your brother came deceitfully and has taken away your blessing. Dein Bruder kam mit Betrug und hat deinen Segen weggenommen. Then he said, dann sagte er: Is he not rightly named Jacob? Heißt er darum nicht Jakob? For he has supplanted me these two times. Weil er mich schon zweimal betrogen hat. He took away my birthright, and behold, now he has taken away my blessing. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen, und siehe, jetzt auch den Segen. And he said, und er sagte: Have you not reserved a blessing for me? Hast du nicht einen Segen für mich aufbehalten? No, he didn't. Nein. There's no blessing reserved. Es gibt keinen Segen mehr. He lost it all. Er hat alles verloren. And he wept bitterly. Und er hat bitterlich geweint. And he knew what the blessing meant. Und er wusste genau, was dieser Segen bedeutete. We have to believe that Isaac had educated his sons in this. Wir müssen glauben oder davon ausgehen, dass Isaac seine Söhne aufgeklärt hat. The Abrahamic covenant. Das Abraham und der Bund mit Abraham. That I will bless you. Dieser Segen, dass er wie ein Segen wird. You will have a great name. Dass du einen großen Namen haben wirst. And that great name was coming through his family. Und dieser große Name kam durch seine Familie. And Esau was the firstborn. Und Esau war der Erstgeborene. God could have changed it so Jacob was the firstborn. Gott hätte das souverän ändern können, dass Jakob der Erstgeborene wäre. No, but God had something very important to teach us. Aber Gott wollte uns etwas Wichtiges lehren. And this is not like Ishmael and Isaac. Und das ist nicht so wie mit Ismael und because Abraham and Sarah had one son together, and that was Isaac. Weil Abraham und Sarah hatten einen Sohn und das war der Isaac. And the promise would come through Sarah's child. Und die Verheißung würde kommen durch das Kind Sarahs. Not through Ishmael. Und nicht durch den Ismael. But this was different. Aber diese Geschichte geht anders. There were two twins in the womb. Es sind Zwillinge im Leib. And the blessing would go to the firstborn normally. Und der Segen geht an den Erstgeborenen normalerweise. But Esau, the firstborn, was godless. Aber der Erstgeborene war gottlos. Though he may have been a very upright and good man. Obwohl er vielleicht ein sehr äußerlich gut rechtschaffener Mann war. In Hebrews 12 it says, in Hebräer 12 steht, that we would not be immoral, dass wir nicht ungebührlich verhalten or haben, godless oder gottlos, like Esau. So wie der Esau. And scholars agree, und die Schriftgelehrten stimmen überein, there's no evidence of Esau being immoral, dass Esau eben unmoralisch oder gottlos war. He had two wives, er hatte zwei Frauen, that he had taken from the Canaanites, die er von den Kanaanitern genommen hatte. He was not immoral. Er war nicht unmoralisch. Scholars agree one of two things. Schriftgelehrte stimmen überein in einem von zwei Dingen. Either the immoral part of the verse in Hebrews 12 is not addressed to Esau. Entweder ist dieser unmoralische Teil nicht auf den Esau zugemünzt. And the writer is saying, I don't want you to be immoral. Und der Schreiber sagt, ich will nicht, dass ihr unmoralisch handelt. And I don't want you to be godless like Esau. Und ich will auch nicht, dass ihr gottlos seid wie der Esau. Or he's saying this. Oder er sagt, I don't want you to be spiritually immoral. Ich will nicht, dass ihr geistlich unmoralisch seid. A covenant breaker. Einer, der die Verheißung bricht. A covenant breaker. Die das Bündnis bricht. And godless like Esau. Und gottlos wie Esau. The blessing. Der Segen. Now watch this. Where are we? Let's see. Have you reserved a blessing for me? Hast du einen Segen für mich übrig? No, he did not. Nein. And look what he says. Und schau, was er sagt. Verse 39 in a very sad way. In 39 in einer sehr traurigen Weise. Verse 38. Do you have only one blessing, my father? Hast du nur einen Segen, mein Vater? Bless me, even me also, my father. Segne mich, auch mich, mein Vater. Esau lifted his voice and wept. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. This is two pictures here. Das sind zwei Bilder. It's one picture at the white throne judgment. Es ist ein Bild beim weißen Throngericht. Of the godless. Von den Gottlosen. Who are standing before God without a birthright. Die vor Gott stehen ohne Geburtsrecht. And a second picture of the believer. Und ein zweites Bild von denen, die glauben. Who is standing before the Lord. Die vor dem Herrn stehen. His child. Sein Kind. And yet he was indifferent. Und doch waren sie gleichgültig. To his birthright while on earth. Zu dem Geburtsrecht, das sie von Gott hatten auf der Erde. And he loses the blessing. Und er verliert diesen Segen. 1 Corinthians 3:15. Im 1. Korinther 3:15. We can suffer loss of all reward. Wir können alle Belohnungen verlieren. Now think about the birthright for us. Jetzt denk nach über dieses Geburtsrecht für uns. Galatians chapter 3 verse 29. In Galater 3:29. If you are in Christ, wenn du in Christus bist, like Markus said tonight, so wie Markus gesagt hat, if you walk through the door, wenn du diese Tür durchgehst, if you are in Christ, wenn du in Christus bist, then you are Abraham's children, bist du auch ein Kind Abrahams, and an heir according to the promise, und auch ein Erbe gemäß der Verheißung. Think of that promise. Und denk nach über diese Verheißung. That's no different than the one that Esau had to think about. Das ist keine andere Verheißung als jene, die auch Esau überdenken musste. Esau, I want you to think about this. Esau, denk nach über diese Sache. I am your father. Ich bin dein Vater. The Lord told me a long time ago. Und der Herr hat mir vor langer Zeit gesagt. He said, Abram. Abraham. That's when the Lord called me Abram, not Abraham. Damals hat mich der Herr Abraham genannt. He said, Abram. Sagte Abraham. I'm going to bless you. Ich werde dich segnen. Now I'm thinking that God talks like this too. Jetzt denke ich auch, Gott spricht wie New York Jude. Abraham, I'm going to bless you. Abraham wird dich segnen. In you all the nations of the world will be blessed. Und in dir werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. That includes Iraq. Das inkludiert Irak, Iran. Every Muslim country in the world will be blessed. Jede muslimische Land der Welt wird gesegnet sein. Through Israel. Durch Israel. Because of Israel's Messiah. Wegen dem Messias, der durch Israel kommt. And though the whole world lies in unbelief today. Und obwohl die ganze Welt in Unglauben liegt. In 1 John chapter 5. Im 1. Johannes 5. In verse 19. In Vers 19. The whole world lies under the power of the wicked one. Die gesamte Welt liegt unter der Kraft des Bösen. The whole world. Die ganze Welt. And we see the world in unbelief. Und wir sehen die Welt im Unglauben. And we see Israel in unbelief. Und wir sehen auch Israel im Unglauben. Toward Jesus as Messiah. Als Jesus den Messias. But soon Jesus will come back. Aber Jesus wird kommen. And through Jesus the whole world, every nation will be blessed. Und durch ihn wird gesegnet sein die ganze Welt und jede Nation. Esau knew the blessing. Esau kannte die Verheißung. But he was indifferent. Aber er war gleichgültig. The same way many times we are. Und oftmals sind auch wir so. Think of this promise. Denk nach über diese Verheißung. Ephesians 2:7. In Epheser 2:7. Watch. Hör zu. That in the ages to come. Dass in den Zeitaltern, die kommen. The ages. Die Zeitaltern. This is talking about thousands and tens and hundreds of thousands of years. Das ist hunderttausende Jahre von heute. That makes my life today look like a breath. Das macht mein Leben wie ein Atemzug. I'm 44 years old. Bin 44 Jahre alt. I live another 40 years and I'm gone. 40 Jahre bin ich im Grab. I'm out of here. Ich bin weg. Why do I think this world is my kingdom and I'm going to live forever? Warum denke ich denn, dass diese Welt mein Königreich ist und ich für immer leben werde? My life is in the promises. Mein Leben ist in den Verheißungen. That in the ages to come. Das in den Zeitaltern. And I picture it in my mind, like I'm standing above the clouds. Ich stelle mir das vor in meinem Verstand, wie über den Wolken. And I'm in heaven, just looking into the ages. Und ich bin im Himmel und ich schaue über die Zeitalter. And God is saying, and in the ages to come. Und er sagt, in den Zeitaltern, die kommen werden. I will show you the riches of my grace. Werde ich dir die Reichtümer meiner Gnade zeigen. In kindness toward you. In Freundlichkeit und Liebe zu dir. Through Jesus. Durch Jesus. Wow. I'm looking for that day. Und ich freue mich auf diesen Tag. I'm living for that day. Und ich lebe für diesen Tag. I'm bringing others with me for that day. Und ich bringe andere mit mir für diesen Tag. I'm preparing people for that day. Und ich bereite Leute für diesen Tag vor. My hope is in that day. Meine Hoffnung ist an jenem Tag. My heart is in that day. Mein Herz liegt aufbewahrt für Everything diesen Tag. Is in that day. Alles ist für diesen Tag. And it will happen. Und es wird so passieren. And you know what? Und weißt du was? There's people today who never think about that day. Es gibt Leute heute, die über diesen Tag niemals nachdenken. And they're believers. Und sie glauben doch. And they may do it in, through ignorance. Und vielleicht machen sie es aus Unwissenheit. They're just thinking like, oh, I didn't know that. Wusste ich nicht. I didn't know I could be like Esau. Ich wusste nicht, dass ich so wie Esau sein könnte. I always thought Esau was a criminal. Ich dachte, er war ein Krimineller. I thought he was a murderer. Ein Mörder. Yeah, he becomes a murderer in his heart. You'll see. Er wird ein Mörder in seinem Herzen, du wirst sehen. Verse 41. Vers 41. So Esau bore a grudge against Jacob. Und Esau war dem Jakob Feind. Because of the blessings with which his father had blessed him. Wegen des Segens, das mit dem er sein Vater gesegnet hat. And Esau said to himself. Und Esau sagte in seinem Herzen. The days of mourning for my father are near. Es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater. Then I will kill my brother Jacob. Dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. And when the words of her elder son Esau were reported to Rebekah, und als nun die Worte von Esau an Rebekah kamen, she sent and called her younger son Jacob. Da sandte sie und rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte, Behold, your brother Esau is consoling himself concerning you, planning to kill you. Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Now turn with me to the New Testament. Ins Neue Testament. If I can remember where I wanted to turn. Wenn ich nur erinnern könnte, wo ich hinblättern where wollte. I want to turn. Just turn there somewhere by faith for a moment. I'll be there in a minute. Wir blättern also schon langsam ins Neue Testament. Hebrews 6. Hebrews 6. Und kommen an in Hebräer 6. Okay. Now watch. Hebrews 6 verse 12. Hebräer 6 Vers 12. So that you will not be sluggish. Damit ihr nicht träge werdet. Let's go to verse 11 first. Vers 11. And we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. There's a full assurance in the birthright. Es gibt eine volle Gewissheit von diesem Geburtsrecht. If we are in Christ, we own the birthright. Wenn wir in Christus sind, dann besitzen wir dieses Geburtsrecht. It cannot be taken away from us. It is ours. Kann uns nicht weggenommen werden, es gehört uns. Oh, we can ignore it and we can even despise it at times. Wir können es ignorieren und wir können es vielleicht sogar verachten zu Zeiten. Our feet can get dirty. Unsere Füße werden beschmutzt. Like Jesus said in John 13. So wie Jesus sagt in Johannes 13. He says all of you are clean, but actually not everyone. There's one of you that's not. Alle von euch sind rein, aber doch nicht einer ist schmutzig. And that was Judas. Und das war Judas. He wasn't clean because he didn't have the birthright. Er war nicht sauber, weil er nicht das Geburtsrecht hatte. His faith was not in Jesus as Messiah. Sein Glaube war nicht an Jesus als Messias. And here the writer of Hebrews is saying the same thing. Und da schreibt nun der Schreiber von Hebräerbrief dasselbe. I want every one of us to have a full assurance. Ich will, dass alle von euch die volle Gewissheit haben. The blessing is sure. Dieser Segen ist gewiss. It's coming. Er kommt. We're going to be standing in eternity soon and looking into the ages. Wir werden bald in der Ewigkeit stehen und die Zeitalter vorbeikommen sehen. And thinking, wow, I can't even believe I'm here. Und wir denken, unglaublich, ich bin da wirklich da. I told you this stuff. Ich habe dir gesagt. Yeah, but I mean, did you preach on this, Pastor? Aber hast du darüber gepredigt, Pastor? Ich weiß es nicht. Check with Aurora. Frag die anderen. Go through the files. Geh durch die. I preached on all of this stuff. Ich habe alles gepredigt. But you never came to church. Aber du warst ja nie da. And when you were there, you were sleeping. Und wenn du da warst, dann hast du geschlafen. And when you weren't sleeping, you didn't believe it anyway. Und wenn du es nicht geschlafen hast, dann hast du es nicht geglaubt. I preached on it. I preached over and over till I was black and blue in the face. Ich habe es gepredigt, bis ich dunkelblau im Gesicht war. There's a full assurance. Da gibt es volle Gewissheit. These blessings are coming. Diese Segen kommen. In Christ we have the birthright. In Christus haben wir dieses Geburtsrecht. Now watch. Na, hör Verse zu. 12. Vers 12. So that you will not be sluggish. Damit ihr nicht träge werdet. Sluggish. Ah, träge. Hi, Pastor. Ah, hallo, Pastor. I'm here, but I'm not really here. Ich bin da, aber eigentlich nicht wirklich da. Oh. Ja. How long are you going to preach tonight? Wie lange wirst du wohl heute predigen? How's life? Wie geht's dir denn? Oh, you know. No. Oh, I'm tired. Müde. Have you read your Bible this week? Hast du diese Woche deine Bibel gelesen? I don't. I can't remember. Ich kann mich an nichts erinnern. What do you like in the Bible? Was liebst du denn in der Bibel? What character? Was ist dein Lieblingscharakter? John Wayne? John Wayne? No, he's not in the Bible. Nein, das ist kein biblischer Charakter. Oh, I thought that was the name of the centurion. Ich habe gedacht, das ist der Name des Zenturiums. That was in the movie. Das war im Film so. Do you have a favorite Bible character? Ein Lieblingsbibelcharakter. You know, like David Moses. Come on, David, wake up! David Moses, aufwachen, bitte. I gotta go to sleep. Ich glaube, ich muss schlafen gehen. Sluggish! Du. Sluggish people. Träge. Wake up! Aufwachen. Oh, wake up! Aufwachen. So that you will not be sluggish. Damit ihr nicht träge werdet. But imitators. Sondern Nachahmer. Of those who through faith and long suffering inherit the promises. Sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. What does the German say? Gedulder? No. Ausharren und ausharren. Yeah, that's great. Ausharren. It's the word long suffering. Langmut oder ausharren. We inherit the promises, the blessing. Wir erben die Verheißung, we den Segen. We need to inherit it. Wir müssen das erben. We need to claim it. Wir müssen es erfassen. We need to walk in the birthright. Wir müssen in diesem Geburtsrecht wandeln. Through faith. Im Glauben. And long suffering is the word. Und ausharren. It's langmut. Langmut. Is the Greek word. Das griechische Wort dafür. It's not patience. Es ist nicht Geduld. For this reason. Aus diesem Grund. Patience means this. Geduld heißt. I have no choice but to trust God. Ich habe keine andere Möglichkeit, als Gott zu vertrauen. I'm blind. Ich bin blind. I have no choice. Ich habe keine I'm deaf. Möglichkeit. Ich bin taub. I have no choice. Keine Wahl. I'm born in that country, I have no choice. Ich bin geboren in diesem Land, ich habe keine Wahl. I have no choice but to trust God. Ich habe keine Wahl, als Gott zu vertrauen. But long suffering. Aber Langmut is different. Ist anders. Because I have a choice. Denn das heißt, ich habe eine Wahl. Long suffering. Langmut. I can say, I don't want to do this. Ich kann sagen, ich will das nicht tun. Patience, you can't. You have no choice. Geduld, das kann nicht anders. Look, you're married, you got no choice. You're in the situation. Du bist verheiratet, du hast keine Wahl, du bist da drin. You gotta trust God. Du musst Gott vertrauen. Or you can do something really strange. Du kannst etwas ganz Seltsames als Alternative tun. And become bitter. Und Bitterkeit erben. Long suffering. Langmut. The promises are before me. Die Verheißungen stehen vor mir. But I'm not really in a situation that I have to believe them. Aber ich bin nicht in einem Umstand, wo ich Gott vertrauen muss. But through faith and long suffering. Aber durch Glauben und langes Ausharren. I like that word, ausharren. Ausharren. Perseverance. Durch Ausharren. Also is implied there. Auch dieses Ausharren ist da drinnen in diesem Wort. A lot of things can distract me. Alles Mögliche kann mich ablenken. Hebräer 11:25. Moses, the son of Pharaoh's daughter. Der Mose, der Sohn von Pharaos Tochter. He chose. Er wählte, to identify with God's people, sich mit den Leuten Gottes zu identifizieren, rather than enjoy the pleasures of sin for a season, als nur die Freuden der Sünde für eine Zeit lang zu genießen, for a single meal. Für zum Beispiel eine einzige Mahlzeit. And that's what it's like. Und so ist das. People just want to consume this life on themselves. Leute wollen dieses Leben für sich selbst konsumieren. A short 70 years or so. 70 Jahre. In light of the ages to come. Im Lichte der Ewigkeit, die kommt. 70 years. 70 Jahre. And we're talking about 700 billion years. Und im Gegensatz dazu 700 Millionen Jahre. We're talking about 700 trillion years. Über 700 Trillionen Jahre. We're talking about 700 zillion years. 700 eine unglaubliche Zahl Jahre. Infinite. unendlich. The infinite God. Der unendliche Gott. Ages upon ages upon ages to come. Zeitalter nach Zeitalter, die kommen werden. And I have this little time on earth. Und diese winzige Zeit auf der Erde. To make my decision. Um meine Entscheidungen zu treffen. What I want my blessing to be. Was will ich, dass mein Segen ist? My little time on earth. Meine kleine Zeit auf der Erde. Outside of God. Außerhalb von Gott. Or all of eternity. Oder die ganze Ewigkeit vor with mir. God. Mit Gott. Watch. Dazu. Vers 13. For when God made the promise to Abraham, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, that's back in Genesis 12, und das ist in Genesis 12, and then Genesis 22, und in Genesis 22, since he could swear by no one greater, he swore by himself. Schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte. Now he promised him in Genesis 12. In Genesis 12 verheißt er dieses. Through you all nations will be blessed. Durch dich alle Nationen werden gesegnet. And then in Genesis 22. Und in 22. He says this to him. Sagt er folgendes. I will surely bless you. Ich werde dich sicherlich segnen. I will surely multiply. Und ich werde dich sicherlich mehren. Do you know what God was doing there? Weißt du, was Gott gemacht hat? He was doing the most incredible thing he could do. Er hat das Unglaublichste gemacht. And it's described right here. Und es ist beschrieben. He's going to promise on the promise. Er wird auf die Verheißung schwören. He's going to swear that his promises are good. Und er wird schwören, dass die Verheißung gut ist. He doesn't have to do that. Das muss er nicht tun. Because God can't lie. Weil Gott nicht lügen kann. And when God makes a promise, it's sure. Und wenn Gott eine Verheißung macht, dann ist das sicher. But just in case I'm not so sure if God is sure. Aber nur für die Tatsache oder den Fall, dass ich nicht weiß, dass Gott sich sicher sei. God says, you know what I'm going to do? Sagt Gott, weißt du, was ich sage? I'm going to bless your socks off. Ich werde deine Socken wegsegnen. Do you know these ages to come? Weißt du, was diese Zeitalter sind, die Do you kommen? Know all the promises I've given you? Weißt du all die Verheißungen, die ich dir gegeben habe? I promised you? Die ich dir verheißen habe? I'm going to promise you. Ich werde dir verheißen. That those promises, dass diese Verheißungen are good. Gut sind. I'm going to promise on the promises. Ich werde der Verheißung eine Verheißung auflegen. And here it is. Und da steht das so. Verse 15, and so having suffered long, he obtained the promise. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. For men swear by one greater than themselves. Denn Menschen schwören bei einem größeren. And with them an oath given as confirmation is an end of every dispute. Und der Eid ist ihnen zur Bestätigung und ein Ende alles Widerspruchs. In the same way God. Deshalb auch Gott. Desiring even more. Watch this. This is amazing. One more time. In the same way God, deshalb hat auch Gott, desiring even more to show to the heirs of promise, der noch viel deutlicher beweisen wollte, the unchangeableness of his purpose, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses, and that is to bless us and that we might be a blessing. Dass er uns segnen will und dass wir zum Segen werden. He interposed it with an oath. Hat er es mit einem Eid verbürgt. Now watch, we'll close with this. Und damit beschließen wir. So that by two unchangeable things. Damit durch zwei unveränderliche which Dinge. Which it is impossible for God to lie. Wodurch doch Gott unmöglich lügen kann. We who have taken refuge. Wir, die einen starke Zuflucht genommen haben. Have strong encouragement. Einen starken Trost hätten. To take hold of the hope set before us. Diese vorhandene Hoffnung zu ergreifen. That's what Esau didn't do. Das hat Esau nicht gemacht. He didn't take hold of the blessing set before him. Er hat die Verheißung, die vor ihm lag, nicht ergriffen. He was godless. Er war gottlos. He was indifferent to the promises. Und er war den Verheißungen Gottes gleichgültig. And we have so many promises. Und wir haben so viele Verheißungen. And so often Jesus was confirming. Und so oft hat Jesus das bestärkt oder bestätigt. Truly, truly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Unless a man is born again. Wenn nicht ein Mann wiedergeboren he wird. He cannot see the kingdom of God. Kann er das Königreich Gottes nicht sehen? Jesus didn't have to say verily. Jesus musste nicht sagen wahrlich, wahrlich. He just speaks and it's true. Er spricht und es ist wahr. But he was confirming his statements. Aber er hat seine Aussagen noch bestärkt. I swear to you. So auf die Art, ich schwöre euch. Unless a man is born again, wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, he will not see the kingdom wird er das Königreich Gottes nicht sehen. Truly, truly, I say to you, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, he who believes in me, wer an mich glaubt and him who sent me, und den, der mich gesandt hat, shall not come into judgment, wird nicht in das Gericht kommen, but shall pass from death to life, sondern wird vom Tod ins Leben übergehen. Unglaublich. Johannes 5:24. Truly, truly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. An hour is coming. Die Stunde kommt. And now is. Und ist schon jetzt. When the dead. Wenn die Toten. Will hear the voice of the Son of God. Die Stimme des Sohnes Gottes hören. And will live. Und werden leben. John 5:25. In Johannes 5:25. Truly, truly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Unless a man drink the blood of the Son of Man. Wenn jemand denn das Blut des Sohnes des Menschen trinkt. And eat his body. Und seinen Leib isst. He has no life in him. Hat er kein Leben in sich selbst. These are incredible statements by the Lord. Das sind unglaubliche Aussagen von dem Herrn. Truly, truly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. He who believes has eternal life. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Boy, what a great, great encouragement. Was für eine großartige Ermutigung. I don't want to be like Esau tonight. Ich will nicht sein wie Esau heute There's Abend. Too much in front of me. Es gibt zu viel zu verlieren. There's too much that God has promised. Es ist so viel, das Gott verheißen And hat. He's promised on the promise. Und er hat die Verheißung mit einer Verheißung verbürgt. All of this book. Und das ganze Buch. I want to be in it. Ich will es lesen. I want to open it. Ich will es öffnen. I want to read it. Ich will es lesen. I want to love it. Ich will es lieben. I want to memorize it. Ich will es auswendig lernen. I want to put it on little cards in my car. Ich will es auf kleine Kärtchen schreiben in meinem Auto. I want God to look down and say, There's one. Da, ich will Gott das runterschauen und sagen, da ist einer. Look, Gabriel. Da, schau. He loves my word. Der liebt mein Wort. Lord, when have you started talking like that? Oh Gott, warum seit wann sprichst du denn so? Sometimes I talk like this. Manchmal spreche ich halt so. Look, another one. Da, noch einer. Meditating on my word day and night. Der mein Wort nachforscht stark und and nacht. He, everything he touches, he'll prosper. Und was er anrührt, wird gesegnet sein. In Psalm 1. In Psalm 1. He delights in the law of the Lord. Er freut sich am Gesetz des Herrn. This was Jacob. He delighted in the law of the Lord. Das ist Jakob. Er freute sich am Wort and des Herrn. In it he meditated day and night. Und darin hat er nachgeforscht Tag und Verse Nacht. Says, und in Vers 3 sagt er. And all he was like a, he's like a tree planted by the rivers of water. Und er ist wie ein Baum gepflanzt auf den Wasserbächen. Whose leaves are green. Dessen Blätter grün sind. Bears fruit in its season. Und der Frucht bringt zu seiner Zeit. And I love this part. Und ich liebe das. And we'll close with this. Und damit wollen wir abschließen. And everything he does, he prospers. Und was er auch anfasst, wird ihm gelingen. Everything. Alles. Jacob was working for his uncle. Jakob arbeitete für seinen Onkel. And his uncle said, und sein Onkel sagte, Jacob, this is how we're going to pay you. Jakob, so wirst du bezahlt. You're going to be paid by all the little lambs that are speckled. Du wirst bezahlt werden durch die gescheckten Lämmer. And all the lambs that were born were speckled. Und alle Lämmer, die geboren wurden, waren gescheckt. So Jacob, we're going to change the wage a little bit here. Also, wir werden das ändern. We're going to pay you by all the little lambs that are striped. Wir werden alle Lämmchen bezahlen für dich, die gestreift sind. And all the lambs that were born were striped. Und plötzlich waren alle Lämmer, die geboren wurden, mit Streifen. Oh, Jacob, we're going to change your wage again. Ach, Jakob, nochmal will ich deine Belohnung ändern. We're going to pay you with all the little lambs that are white. Ich will dich segnen mit all der Nachkommenschaft, die weiß ohne Flecken. All the little lambs were white. Und da kamen plötzlich nur völlig weiße Lämmchen hervor. Jacob. Jakob. We're going to pay you with all the little lambs that are green. Wir werden dich mit allen Lämmchen, die grün sind, segnen. And purple. Und violett. And all the little lambs were green and purple. Und siehe, da kamen Lämmchen, die waren grün Jacob und violett. Jacob said, no matter what your father did to me. Und er sagte, was immer mein Vater mir antat. He's talking to his wife. Und er spricht zu seiner Frau. Whatever your father did to me, was immer dein Vater mir angetan God hat, turned it to a blessing. Gott hat es zu einem Segen umgedreht. This is our life. Und so ist unser Leben. Don't we want to live like this? Wollen wir so nicht leben? These are your wages. Das ist nun dein Lohn. Yeah, you decide. Du entscheide. And with what measure you measure, God will bless me. Und mit dem Maß, mit dem du misst, wird Gott dich segnen. And that's the life I want to live. Und so will ich leben. And that's the life we are living. Und das ist das Leben, das wir leben. So let's pray. Lass uns beten und abschließen. Father in heaven. Vater im Himmel. We have so much in Christ. So viel haben wir in Christus. We are the heirs of Abraham. Wir sind die Erben Abrahams. The children of promise. Die Kinder der Verheißung. And maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du heute Abend and you've hier. Never received Jesus. Und du hast niemals Jesus empfangen. You do not possess the birthright. Du hast dieses Geburtsrecht nicht. It's by faith in Jesus. Durch den Glauben an Jesus. Let's pray tonight. Lass uns heute gemeinsam beten. And receive your birthright by faith. Und empfange dein Geburtsrecht im Glauben. Father in heaven, we pray to you. Vater im Himmel, wir beten zu dir. You have called us here tonight. Du hast uns hier zusammengerufen. To receive a blessing. Um einen Segen zu erben. Maybe there's one here. Und vielleicht gibt es einen hier. Touch their heart. Wir bitten dich, berühre das Herz. Tonight is their night. Heute Abend ist ihr Abend. Of salvation. Der Abend der Rettung. Pray with me something like this. Und bete mit mir so wie dieses hier. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. I want to be saved. Ich will gerettet sein. I want to walk with you. Und ich will mit dir gehen. I don't want to be like Esau. Ich will nicht sein wie Esau. I want to be like Jacob. Sondern sein wie Jakob. Like Isaac. Wie Isaac. Like Abraham. Abraham. I want to be a believer. Und ich will ein glaubender Mensch sein. In your promises. Jemand, der an deine Verheißung glaubt. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. His death. Sein Tod. His burial. Sein Grab. And his resurrection. Und seine Auferstehung. In Jesus name. In Jesu Namen. I pray. Bitte ich das. Amen. Amen.